stolz auf mein Gesicht. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Bild dir nicht ein. Ich sei stolz auf mein Gesicht. Ich bin's gar nicht. Ich bin es nicht. Es ist kalt und unnah. Nichts ist wahr. Nichts an ihm ist wahr. Es ist kalt und unnah. Nichts ist wahr. Nichts an ihm ist wahr. Es ist glatt wie Stein, das Lächeln tiefgefroren. Bilde dir nicht ein, ich sei stolz auf das, was ich tu. Ich zeige dir kein Stück von mir. Alles an mir schreit, fass mich nicht an. Lass mich in Ruhe. Ich lasse nicht von mich ran. Fass mich nicht an. Lass mich in Ruhe. Fass mich nicht an. Lass mich in Ruhe. Fass mich nicht an. Bildet ihr nicht ein, ich sei gelassen, sicher oder cool. Bildet ihr nicht ein, ich sei gelassen, sicher oder cool. Oder cool. Hinter dieser Wand steckt immer noch ein Kind, ein Embryo. Hinter dieser Wand steckt immer noch ein Kind, ein Embryo, ein Embryo. Ich tanze ohne Regung, rein motorisch ohne Bewegung. Bilde dir nicht ein, das ist gut, was ich hier tu. Es ist Angst vor Schlägen. Alles an mir schreit. Lass mich in Ruhe. Fass mich nicht an. Alles an mir schreit. Lass mich nicht an. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Fass mich nicht an. Lass mich in Ruhe, fass mich nicht an. Lass mich in Ruhe, fass mich nicht an. Lass mich in Ruhe, fass mich nicht an. Lass mich in Ruhe, fass mich nicht an. Lass mich in Ruhe, fass mich nicht an. Lass mich in Ruhe, fass mich nicht an. Lass mich in Ruhe, fass mich nicht an. Fass mich nicht an.